Es gibt keine Provos mehr. Dennoch war es nicht die Polizei, die den organisierten Gammlern von Amsterdam den Garaus gemacht hat. Die Provos haben sich selbst aufgelöst. Die praktizierte Anarchie wurde nicht der bestehenden Ordnung, sie wurde sich selbst zum Verhängnis. Aufregung und Auftreten der Polizei erwiesen sich, wie schon so oft, als gänzlich unangemessen. Die Spannungen zwischen den Institutionen einerseits und einem zunehmenden Freiheitsbewusstsein andererseits beschäftigt in starkem Maße auch und gerade die Wissenschaft. Wir haben aus diesem Grunde zwei Gelehrte zu uns ins Studio gebeten, die uns in besonderem Maße kompetent erscheinen, diese Frage hier zu diskutieren. Es handelt sich um Professor Theodor W. Adorno, ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt und Direktor des dortigen Institutes für Sozialforschung, sowie um Professor Arnold Gehlen, Ordinarius für Soziologie an der Technischen Hochschule in Aachen. Herr Professor Gehlen, Sie haben sich einen Namen gemacht durch die Entwicklung einer soziologischen Institutionslehre. Ich darf Sie bitten, als Basis für unser Gespräch einmal kurz einige Institutionen zu benennen, damit wir sehen, wovon überhaupt die Rede sein soll. Ja, ich würde sagen, Institutionen sind die Einrichtungen, in denen die Menschen miteinander leben und miteinander arbeiten. Und zwar, seit es Geschichte gibt, gibt es solche Einrichtungen. Da ist der Arbeitsbetrieb, für uns ist das die Hochschule, oder der Fabrik- und Industriebetrieb oder irgendein anderer. Da gibt es unter den Institutionen politischer Art die kleineren, die Gemeinde, die Verwaltungen, das Rathaus. Es gibt die Institutionen des Staates, die sind hochgestuft und vielgliedrig. Die Armee gehört dazu, das Parlament, die Verwaltung des Staates. Es gibt die Ehe, es gibt die Kirche. Das etwa wären Beispiele für Institutionen in dem Sinne von Einrichtungen des Zusammenlebens oder Zusammenhandelns. Und die interessieren den Soziologen und den Politiker, den Psychologen. Ja, vielleicht darf ich dem noch hinzufügen, dass der Begriff der Institution noch etwas weiter reicht, nämlich, dass sich die Institutionen in die Menschen hinein und in das Bewusstsein der Menschen hinein verlängern. Wie soll ich das verstehen? Nun, also in dem Sinn, dass es etwas gibt wie das, was Hegel objektiven Geist genannt hat. Also feste Formen innerhalb des Bewusstseins und man muss wohl sogar sagen Unbewusstseins der Menschen, die den Menschen gegenüber eine Art Selbstständigkeit angenommen haben. Also alle die Phänomene, die von dem französischen Soziologen Émile Durkheim mit sozialen Tatsachen, faits sociaux, bezeichnet worden sind, sind eigentlich solche Institutionen als verselbstständigte, vergegenständlichte Formen von Beziehungen zwischen Menschen, die von den einzelnen Menschen relativ unabhängig sind. Der bedeutende der amerikanische Soziologe Thorsten Veblen hat sogar in seinem Institutionalismus unter Institutionen geradezu Habits of Thought, also eingeschliffene Denk- und Verhaltensweisen der Menschen selber verstanden. Aber das ist doch nun genau der Punkt, in dem die Diskussion beginnt. Die Institutionen treten dem Menschen als etwas ihm scheinbar Fremdes gegenüber und er fragt sich, wozu überhaupt, was leisten sie, was können sie leisten? Ist es nicht das, gerade das Nachdenken über Sinn und Nutzen von Institutionen, diese Institutionen in Gefahr gebracht haben? Ja, ich würde es nicht einmal sagen, Herr Adorno, ich gebe Ihnen das zu, nicht wahr? Die Normen, die Einstellungen, die auch Vorstellungen, die in diesen Institutionen sozusagen auf alle verteilt sind. Mhm. Die leben auch in jedem Einzelnen unmittelbar, nicht wahr, dann darin. Das ist richtig und das kann man untersuchen. Dass sie nun gleich ihm von innen her als eine fremde und bedrückende Macht entgegentreten, würde ich gar nicht mal ohne weiteres unterstellen. Das kann vielleicht vorkommen unter besonderen Umständen. Ja, nicht ohne weiteres, aber mit weiterem. Mit weiterem, es gibt ja, also ja. sicher solche Formen, wie alle die, die wir mit zwangshaften Vorstellungen von Menschen zusammenbringen, die schon diesen bedrückenden und unterdrückenden Charakter haben, während ich auf der anderen Seite Ihnen wieder zugeben würde, dass es ohne diese Vergegenständlichung von sozialen Formen das, was wir zunächst als deren einfaches Gegenteil empfinden, nämlich die Freiheit, überhaupt nicht gäbe, dass die Freiheit es sich überhaupt erst, wenn man so will, sowohl im Schutz wie gegen die Institutionen herausbilden kann. Man das an einem konkreten Beispiel illustrieren? Kann man, glaube ich, doch. Ja, nicht wahr? Man würde zum Beispiel sagen können, dass ohne diese Entlastung, die seit Jahrhunderten die Hochschulen dem Gelehrten und dem Studenten bringen, insbesondere dem berufsmäßig mit der Wissenschaft tätigen, dass er sich... Professionelle Denker. Ja, professionelle Gelehrte, nicht wahr? Ohne diese Entlastung, dass ihm also nun diese Möglichkeiten gegeben sind, auch von außen gehalten sind, sich der ungeheuer komplizierte Bau der Wissenschaften mit all diesen Forschungseinrichtungen und der Erweiterung des Blickes der Menschheit doch nicht ereignet hätte, nicht? Wenn man immer wieder anfangen müsste, das kleine ABC der Lebensnotdurft eigenhändig durchzunehmen, nicht wahr? Da wäre nicht viel Freiheit in unserem Leben. Und deswegen gebe ich Ihnen zu, nicht wahr? Institutionen sind in erster Linie zunächst einmal die Entlastungsmöglichkeiten, auf denen dann Energien freier und weiter ausgegeben werden. Ja, nun, es ist eben wirklich ein sehr doppelsinniges Phänomen. Auf der einen Seite kann sich ja ohne so etwas wie Institutionen, also im Grunde ohne Formen der Vergesellschaftung, die die Menschen ihrer unmittelbaren Notdurft entheben, so etwas wie Freiheit und Freiheitsbewusstsein sich nicht bilden. Auf der anderen Seite haben sie aber immer auch die Tendenz, mit diesem sich bildenden Freiheitsbewusstsein in Konflikt zu geraten. Ja. Also wenn ich Ihr Beispiel, Herr Gehlen, aufnehmen darf von den Universitäten, das uns unserer unmittelbaren Arbeitserfahrung am nächsten liegt, so würde ich sagen, dass es ganze Bereiche gibt, vor allem heute in den sogenannten Geisteswissenschaften, in denen der Druck der Institutionen, also die Verselbstständigung des Ideals von strenger Wissenschaftlichkeit gegenüber einer lebendigen Beziehung zur Sache so groß geworden ist, dass ein Mensch, wenn er also in dem akademischen Bereich geisteswissenschaftlich sich verhalten muss, dabei im Allgemeinen etwas ganz anderes tut, als das, was er täte, wenn er als ein freier und lebendiger Mensch sich zu denselben Dingen zu verhalten hat. Also da kann man schon sehen, dass das eine sehr dialektische Sache ist. Vielleicht kann man den Sachverhalt, von dem wir eben sprechen, über das Modell ein bisschen hinaus erweitern und kann sagen, dass auf der einen Seite, und das ist durchaus im Sinn von Kant, die Institutionen dem Schutz der menschlichen Freiheit dienen oder wenigstens dienen sollen, aber zugleich auch in sich selber eine Tendenz ausbilden, diese Freiheit einzuschränken. Und dieses sehr komplexe Verhältnis, das ist eigentlich das, das sich in dem Problem geltend macht, von dem Herr von Kube in unsere Diskussion ausgegangen ist. Ja, vielleicht sollte man noch eins hinzufügen, was wir noch nicht berührt haben. Ich finde es wichtig, dass es Institutionen im Plural gibt. Und dass jede eigentlich eine etwas andere Seite, andere moralische und geistige Seite des Menschen beansprucht. Nicht wahr? Das verhindert den moralischen Eintopf. Moment, verschiedene Institutionen wegen, weil man sie für verschiedene Dinge gebraucht oder weil dahinter verschiedene Anschauungen stehen. Nein, weil sie einfach als solche ein verschiedenes Ethos beanspruchen. Nicht wahr? Das Ethos innerhalb der Ehe ist ein anderes als das innerhalb des Rathauses und das ist ein anderes als das innerhalb des Fabriksaals. Ja, ich möchte aber hier doch ein kleines Fragezeichen. Viele gibt, finde ich wichtig, Herr Adorno. Ich möchte hier ein kleines Fragezeichen anbringen, überhaupt gegenüber einer bestimmten Neigung zum Pluralismus heute, nämlich zum Pluralismus in dem Sinn, dass eine ganze Reihe verschiedener sozialer Formen nur ihrer logischen Möglichkeit oder logischen Gleichberechtigung wegen nun auch realiter auf dieselbe Stufe gestellt werden. Ich würde immerhin sagen, dass das Gewicht der verschiedenen Institutionen, die logisch auf derselben Ebene liegen, in der Realität ganz verschieden ist. Über unser Leben entscheiden Institutionen wie die Ökonomie in ihrem umfassendsten Sinn, also die Zwänge, die Objektiven, die auf uns ausgeübt werden, damit wir unser Leben erwerben und erhalten können, in einer unvergleichlich viel größeren, ernsteren Weise, als sagen wir, ob wir einem Sportverein oder irgendeiner derartigen untergeordneten Institution angehören. Ich will damit sagen, man muss deshalb mit dem Begriff des Pluralismus vorsichtig sein, weil ein solcher Pluralismus gegenüber der Einsträhnigkeit von Verwaltung und Unterordnung ein Ideal ist. Weil wir aber angesichts des verschiedenen objektiven Gewichts der Institutionen von einem solchen Pluralismus als einem tatsächlichen Zustand unserer Gesellschaft schlechterdings nicht reden können. Was bedeutet das für die Freiheit? Das bedeutet für die Freiheit, dass die Frage der Freiheit sich im Verhältnis der Individuen zu den entscheidenden und zu den mächtigsten Institutionen eigentlich kristallisiert. Die Frage der Freiheit würde ich vielleicht noch etwas hintergründiger einführen. Ich habe immer die Vorstellung verfolgt, dass die Institutionen zwar alle, sicher nach ihrem relativen Gewicht verschieden, ihrer Lebensnotwendigkeit verschieden, dass sie doch insofern unentbehrlich sind, als sie die Menschen vor sich selbst und voreinander schützen. Ich habe immer die Vorstellung, wenn man sie abgetragen dächte, bleibt nicht der gute Mensch, der gute natürliche Mensch allein zurück. Sondern dann bleibt etwas sehr Gefährliches und Geheimnisvolles zurück, das uns die Wirklichkeit unseres täglichen Daseins doch am besten verstellt. Dazu würde ich zweierlei sagen. Augenblick, in dem wir wie jetzt über die Institutionen und ihre Rechtfertigung diskutieren, ist bereits jene unbefragte Selbstständigkeit und Selbstverständlichkeit des Institutionellen dahin, die in den Institutionen ihrem eigenen Sinn nach vorausgesetzt wird, und dem können wir uns schwer entziehen. Dann, was das Verhältnis der Institutionen zur Freiheit anlangt, so bin auch ich der Ansicht, dass das Phänomen viel hintergründiger ist, als wir es bis jetzt herausgebracht haben und hier herausbringen können, eben weil dieses Gegensatzpaar in sich vermittelt ist. Das heißt, weil keines der Momente ohne das andere wäre. Immerhin ist es aber doch so, dass auch wenn man das unbeschreibliche Gewicht der Institutionen im Leben zugibt, und ich bin mit Ihnen darin einig, dass dieses Gewicht größer ist, als es je gewesen ist, zugleich in ihm auch etwas steckt, was mit der Vorstellung eines mündigen, nämlich durch seine eigene Vernunft sich entscheidenden Menschen nicht ganz vereinbar ist, dass also die Menschen, indem sie mündig werden, doch über jene Bedürftigkeit der Institution gegenüber hinauswachsen. Und ich würde sagen, die Aufgabe von Erziehung in einem emphatischen, großen Sinn besteht eben darin, dass sie die Menschen mündig macht und die Institutionen wirklich auf die Rolle reduziert, die ihnen von Kant zugeschrieben war, nämlich nur darüber zu wachen, dass die Freiheit keines Menschen die Freiheit eines anderen Menschen teilt. Ja, Herr Adorno, dazu ist viel zu sagen. Also, wir sind uns, glaube ich, in dem Punkt einig, dass die gegenwärtige Gesellschaft sowohl ein großes Schwergewicht der Institution als auch das ein Kritikbedürfnis oder Freiheitsbewusstsein gleichzeitig erzeugt. Nicht? Da würde ich auch sagen, ob nun die Institution, Universität oder Hochschule Menschen erzeugt, die im Namen des Menschen sprechen, das ist natürlich auch ein Problem, weil sie sagen, der Mensch fühlt sich frei oder unfrei gegenüber dem, was da ist. Bin ich nicht so sicher. Ja, von der Universität bin ich da auch nicht so sicher, ja, gar nicht. Sehr viele Menschen brauchen ja doch die Institutionen. Ja, das sind für sehr viele Menschen, für viele unserer Mitbürger, denen es schwer würde, ihre Lebensprobleme selbst zu lösen, sind das doch nun Gerüste, nicht wahr, in denen sie stehen können. Diese Seite. Was ist mit den anderen? Fast humanitäre Seite der Sache möchte ich nicht gern ausklammern. Was mit den anderen ist, ja, da kommen wir jetzt darauf, nicht wahr? Jetzt kommen die Kritiker zu ihrem Recht. Und da würde ich sagen, gibt es doch vielleicht verschiedene Arten von Kritik, nicht? Ich kann mir vorstellen, dass man eine sachgenaue Kritik an jeder Institution anbringen kann, wenn man sie genau kennt. Hieße das aber doch nur die Institution befragen, ob sie funktioniert. Na, auch meine nicht nur, ob sie funktioniert, oder? Sondern ob sie die Funktion erfüllt, die in ihrer eigenen Idee, die in ihrem Begriff gelegen ist, oder ob sie funktioniert nur im Interesse ihrer eigenen Perpetuierung, im Interesse dessen, dass sie sich selbst am Leben erhält. Ja, dann kann und das man, sind zwei verschiedene Dinge. Das sind verschiedene Dinge. Da kann man dann in der Tat Verbesserungen vorschlagen, nicht so wie jetzt beispielsweise die Bundesregierung im Stabilisierungsgesetz ein verfassungsänderndes Gesetz hingelegt hat, nicht da, um eine andere Ordnung an einer Stelle zu erreichen, nicht wahr? Aufgrund laut gewordener Forderungen der Sache und entsprechender Kritik. Das hat es immer ergeben, das finde ich muss rein. Nicht? Ja, da darf ich vielleicht doch noch mal auf einen Punkt kommen, den Sie vorgebracht haben und der vielleicht der Angelpunkt unserer Differenz in diesen Dingen ist, Gehlen. Nämlich die Bedürftigkeit zahlloser Menschen nach Institutionen. Ich würde Ihnen das Faktum dieser Bedürftigkeit nicht bestreiten. Schließlich bin ich wesentlich verantwortlich für ein Buch, das den Titel The Authoritarian Personality trägt und in dem ja in der autoritätsgebundenen Charakterstruktur eben diese Bedürftigkeit nachgewiesen ist. Aber ich würde denken, dass man sich dabei nicht bescheiden darf, sondern dass es doch eben im Sinn von Institutionen, die ihrem eigenen Begriff, nämlich schließlich der Herstellung einer mündigen Menschheit, gerecht werden, liegt, darauf hinzuarbeiten, dass das sich verändert und dass die Institutionen wirklich nur noch etwas wie die Verwaltung von Sachen sind, aber nicht mehr Herrschaft über Menschen. Ja, ich halte das eigentlich für den springenden Punkt dieser Diskussion. Ja, ich weiß nicht, ob der springende Punkt der Diskussion der Begriff mündiger Mensch ist. Das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Ja, doch zumindest in dem Augenblick, wo er als Synonym das von Freiheit auftritt. Ja, unter einem mündigen Menschen verstehe ich allerdings zugleich auch einen Menschen, der sein Schicksal in der Realität real bestimmen kann. Und das bedeutet eine Gestaltung, eine Einrichtung der Realität so, dass in ihr mündige Menschen leben können. Und ich würde sagen, wenn die Menschen heute wirklich so sich verhalten, wie Sie sie ganz adäquat beschrieben haben, dann fällt das Schuldkonto der Institution zu, die nicht dafür gesorgt hat, dass die Menschen in ihr als Mündige existieren können. Und das halte ich für den eigentlichen Grund der Kritik an hat, dass die Menschen in ihr als Mündige existieren können. Und das halte ich für den eigentlichen Grund der Kritik an Nein, nein, ich war auch noch nicht ganz fertig. Entschuldigen Sie. Ja, Herr Dörr, über Kritik, nicht, da hatte ich eben gesagt, Ich kann mir vorstellen, aber ich tue das ja auch selber und wir tun das beide, nicht wahr, dass wir also dann kritisieren, wenn wir glauben, hier muss eine Sache verbessert werden. Da muss man eine Alternative anbieten, nicht? Und es gibt aber andere Formen von Kritik. Es gibt wirklich auch, Herr Donner, die Kritik, die zerstören will. Und es gibt auch Kritik als eine Art des, ich würde sagen, als ein Versuch, sie an etwas heranzukritisieren, um sich anzubiedern. Kritik ist hintergründig, nicht da wie alles im Leben. Nicht? Ja, aber schließen Sie doch mal also die Böswillige aus. Das ist gar nicht böswillig. Das ist genauso affektiv wie jede andere Handlung. Und dann glaube ich, wenn wir von Institutionen sprechen, von denen ich sagte, viele unserer Mitbürger brauchen sie. Das möchte ich abwehren, dass das nun damit autoritäre Charaktere wären. Nein, das sind ganz liebenswürdige, reizende, weiche Leute, die sich autoritätsgebundene, wieso? Aber nennen Sie denn den jungen Studenten, nicht wahr, der diese heute so häufige Bindungsangst, nicht wahr, vor dem anderen Geschlecht und endlich überwindeten sich nun sein Nest baut in einer Frühehe, nennen Sie den autoritätsbedürftig? Ich möchte nicht gerne in den Geruch der Inhumanität kommen, aber trotzdem, Herr Gehlen, ist es mir bei diesen Studentenehen nicht sehr behaglich, wo die Institution wirklich als Schutz deshalb bemüht wird, weil die Menschen ihre volle Autonomie nicht erlangt haben, aus Gründen, die nun nach meiner Überzeugung gar nicht die Schuld der Betreffenden ist. Und im Allgemeinen haben die Frühheiratenden und vor allem ihre Kinder, wenn dann die Ehe kaputt geht, die Rechnung dafür sehr bitter zu bezahlen. Ich meine, selbstverständlich setzt der Begriff der Kritik voraus, dass man von der Sache, die man kritisiert, etwas versteht. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht zu reden. Auf der anderen Seite bewegt aber der Geist sich überhaupt wesentlich im Medium der Kritik. Es würde mir nicht schwerfallen, nachzuweisen, dass die ganze Geschichte der Philosophie eine Geschichte von Kritik ist. Und ich würde Ihnen nicht zustimmen, dass das Beseitigen von etwas Falschem, wenn nicht zugleich das Positive mitgenannt wird, etwas Fragwürdiges sei. Ich erinnere an den sehr schönen Satz des gewiss unverdächtigen Gottfried Keller, der da lautet, dass wenn einem gesagt wird, man dürfe nicht niederreißen, es oft schon sehr verdienstlich sei, wenn eine Mauer verschwinden würde und das freie und frische Sonnenlicht stattdessen durchgelassen würde. Ich meine aber, dass die Institutionen jedenfalls zur Kritik stehen in dem Sinn, dass sie heute danach zu befragen sind, wie weit sie rational sind. Das heißt, wie weit sie ihre eigene Funktion erfüllen oder wie weit sie, besser gesagt, das tun, um dessen Willen sie überhaupt da sind. Und eine solche Kritik der Institutionen, glaube ich, ist um der Menschen selber willen unumgänglich, denn schließlich sind ja doch die Institutionen nichts anderes als Vergegenständlichungen menschlicher Verhältnisse, nichts um ihrer selbst willen Daseiendes und weisen deshalb schließlich auch ihrem Zweck nach auf die Menschen hin, in denen sie, wie immer auch dunkel und verworren, einmal entsprungen sind. Ich darf vielleicht Sie antworten. Ja. Noch eine Zusatzfrage ja. an Sie stellen. Und zwar, es gibt ja an den Institutionen nicht nur Kritik. Es gibt ja auch Protest. Einfach nur gestisch oder, wenn Sie so wollen, rituell geäußertes Unbehagen an bestimmten Zuständen von Institutionen, an bestimmten Zwängen. Das zeigt doch, dass also diese Institutionen in einer bestimmten Weise den Bedürfnissen der Menschen, für die sie sorgen wollen, nicht entsprechen. Ja, da ist eine Menge kontroverser Stoff aufgekommen. Herr Adorno, wenn Sie sagen, ich möchte das auch im Interesse unserer Zuschauer pointiert haben, wenn Sie sagen, Geist lebt im Medium der Kritik, ich würde sagen, eine Seite des Geistes, nicht? Die andere lebt im Medium der Erkenntnis, die dritte lebt im Medium der Anschauung, nicht wahr? Also, ja, aber das eine ist vom anderen nicht sagen, das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Doch, Ihre These bedeutet nämlich, dass derjenige, der nicht kritisiert, keinen Geist hat. Und das ist genau diese Sache, nicht wahr, die ich also nicht durchgehen lassen möchte. Also, ich kann mir einen Geist, der in sich nicht das kritische Element enthält, schlechterdings nicht vorstellen, so wenig ich mir einen vorstellen kann, der nicht auch, ja, also, das, ein primäres Verhältnis zu der Sache und zu den anderen Menschen hat. Der nächste Punkt, wir sagen Geistesrationalität, ja auch wieder mit Vorbehalt. Es gibt ja doch eine treue Pflicht zu außerrationalen Werten. Nicht? Und da wird die Sache natürlich dann schwierig zwischen uns. Das wird es aber auch schwierig zu begründen. Ja, natürlich. Daher der Name außerrational. Nicht? Ja, ich bin gar kein ethischer Rationalist, aber ich möchte beinahe vorschlagen, dass wir diesen Punkt, der nun wirklich eine rein philosophische Frage ist, nicht dass wir den, dass wir da jetzt nicht einsteigen. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage, ob und Sie... wissen Sie, emotionaler Protest, davon halte ich gar nicht viel. Oder emotionale Kritik. Da ist nämlich erst zu fragen, nicht da, was ist Freiheit, ehe ich das also nun mit vollem Gewissen tun dürfte, müsste ich ja von mir selber freigekommen sein. Nicht? Es ist ja gar nicht so einfach und es ist nicht selbstverständlich, dass einer nicht in unmittelbaren Emotionen und Vorstellungen hängt. In Dubio hat er die aus der Presse, nicht da? Und dann also nun ist es doch eine ernste Frage, wie kann ich mich denn unmittelbaren Zugriff meiner eigenen Mentalität entziehen. Diese Frage haben sich ja nur die Leute nicht gestellt, die hier so emotional an den Institutionen rumkritisieren, weil er sich nicht wohlfühlt. Ist das nicht eine Denunziation von Seiten der Institution? Die Institution, die nicht zugeben will, dass sie nicht den Bedürfnissen der Leute, die in ihr zusammengefasst sind, entspricht. Denn wenn sie ihnen entspräche, wären alle Leute bedürfnislos glücklich. Das sind sie nicht. Freiheit ist in einem großen Maße Entfremdung, nämlich sich von sich entfremden, von dem, was einem unmittelbar im Kopf steckt. Das ist in Dubio nicht viel wert. Oh. Sicher setzt Freiheit dieses Moment voraus. Darin würde ich Ihnen durchaus zugestehen. Hegel spricht ja von Freiheit zum Objekt, genau in diesem Sinn, dass man sich seiner eigenen Zufälligkeit gewissermaßen entäußert. Ja. Aber im Übrigen, meine ich, hat gerade in der deutschen Situation die Frage der Kritik an der Institution eine sehr doppelte Seite. Es scheint mir nämlich, dass es in einem gewissen Sinn bei uns ebenso sehr sich darum handelt, institutionelle Momente zu verteidigen, wie sie zu kritisieren. Zum Beispiel die Verfassung. Also es ist in Deutschland so, und das ist wohl etwas spezifisch hierzulande Geltendes, dass die Institutionen überall dort, wo sie selbst dem Schutz der Freiheit dienen, einer gewissen Unbeliebtheit sich erfreuen. Und es herrscht bei uns eine Tendenz, an den Institutionen gerade an den Stellen zu rupfen, an den Stellen sie anzuknabbern, an denen sie eigentlich darauf abzielen, die Freiheit der Menschen real zu beschützen. Meinen Sie Grundrechte? Ich meine Grundrechte, ich meine das Grundgesetz, ich meine alle die Dinge, durch die institutionell die Rechte des Einzelnen dem anderen vorangehen und die bei uns in Gefahr sind, zu kurz zu kommen. Jedenfalls daraus allein dürfte bereits hervorgehen, dass das Verhältnis von Freiheit und Institution dialektisch ist. Das heißt, dass derjenige, dem es um die Freiheit geht, dabei ebenso auch an die Bedingungen und Möglichkeiten der Freiheit denken muss, wie an die Bedingtheit und Fragwürdigkeit der Institution. Ja, und ich würde sagen, dass dies ein Schlusswort war, dem wir in diesem Raum, in dieser Zeit, im Augenblick nichts hinzuzufügen haben. Ich danke Ihnen. Guten Abend. Sie haben es ja ganz sicher bemerkt, liebe Zuschauer, die Live-Übertragung.